sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel beginnen wir mit Artikeln zur globalen Energiewende und zum wirtschaftlichen Aufschwung in der BRD, der nur mit mehr Migration möglich ist. Danach haben wir zwei Artikel zur Verfolgung von angeblichen Schleusern in Griechenland und zu Lehren aus den US-Wahlen. Unser erster Artikel ist vom 19. Oktober von der Internetplattform für Netzkultur Telepolis und 20 Minuten lang. Der Kipppunkt. Wo stehen wir bei der globalen Energiewende? Die Treibhausgase steigen weiter, die Klimakrise verschärft sich. Aber es gibt Grund für Optimismus. Denn nie war es so einfach, auf Sonne und Wind umzusteigen. Ziel der Energiewende sollte es eigentlich sein, die Kohlendioxidemissionen bei der Energiegewinnung zu senken und auf Null zu bringen, um damit den Treibhauseffekt und die Erderhitzung zu begrenzen. Doch das ist in den letzten Jahrzehnten misslungen und misslingt weiter, jedenfalls weltweit. Oder anders formuliert, wir befinden uns auf einem historischen Emissionspeak, wobei offen ist, ob es in den nächsten Jahren noch weiter hinauf, auf einem Plateau, auf gleicher Höhe voran oder bereits bergab geht. Denn Fakt ist, die Treibhausgasmengen konnten in den letzten Jahrzehnten nicht nur nicht gesenkt werden, sondern sie haben sich in einer kontinuierlich ansteigenden Kurve immer weiter ausgeweitet. Auch im letzten Jahr legten die jährlichen energiebezogenen Emissionen erneuert um 2,1% zum Vorjahr zu und liegen nun erstmals auf dem Höchstwert von rund 40 Gigatonnen Kohlendioxid-Äquivalent. Die misslingende globale Energiewende zeitigt bereits jetzt dramatische Folgen. Durch die sich erhöhende Kohlendioxidkonzentration in der Erdatmosphäre hat die durchschnittliche Temperatur über der Erde um rund 1,2 Grad Celsius zugenommen. Das erzeugt in immer dichterer Folge Hitze- und Unwetterrekorde sowie in zunehmendem Maße Wetterextreme wie verheerende Dürren, Überschwemmungen wie vor einigen Wochen im östlichen Europa oder außergewöhnliche Hurricanes an der US-Ostküste, um nur die naheliegendsten Ereignisse zu nennen. Viele der überlebenswichtigen Parameter der Erde hätten Spitzenwerte erreicht, was darauf hindeutet, dass die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht, so eine Gruppe der weltweit erfahrensten Klimaexperten in der aktuellen Studie The 2024 State of the Climate Report, also Zustandsbericht für das Klima 2024. Immer mehr Wissenschaftler befassten sich nun mit der Möglichkeit eines gesellschaftlichen Zusammenbruchs, heißt es in dem Bericht. In ihm wurden 35 kritische Erdindikatoren im Jahr 2023 bewertet. Danach seien 25 davon schlechter als je zuvor, darunter der Kohlendioxidgehalt. Dies deutete auf eine kritische und unvorhersehbare neue Phase der Klimakrise hin. Die Forscher identifizieren 28 Rückkopplungsschleifen, darunter die zunehmenden Emissionen aus schmelzendem Permafrost, die dazu beitragen könnten, mehrere Kipppunkte auszulösen, wie zum Beispiel den Zusammenbruch der massiven grönländischen Eiskappe. Das Resümee der Untersuchung? Wir stehen kurz vor einer irreversiblen Klimakatastrophe. Dies ist zweifellos ein globaler Notfall, Ein Großteil der Lebensgrundlagen auf der Erde ist gefährdet. Wir treten in eine kritische und unvorhersehbare neue Phase der Klimakrise ein. Um diese Bedrohung abzuwenden, ist eine rasante Energiewende eine unabdingbare Voraussetzung. Bis 2030, also in nur noch 6 Jahren, müssten die globalen Emissionen fast halbiert werden, so die wissenschaftlichen Szenarien, um das 1,5 bis 2 Grad Ziel vom Pariser Klimavertrag vorgeschrieben und von Klimaforschern wegen der Schadenseskalation als Obergrenze festgesetzt, noch einhalten zu können. Bis 2050 müsste dann der Ausstoß von Treibhausgasen komplett eingestellt werden. Das scheint angesichts der bis heute vorherrschenden Trends eine kaum lösbare Aufgabe. Doch tatsächlich ist dem keineswegs so, auch wenn der Zeitdruck enorm ist. Denn die Umstände für eine effektive und auch schnelle Energiewende sind nie besser gewesen als heute. Vor allem 2 Aspekte bieten Grund für Optimismus. Erstens der sich beschleunigende technologische Fortschritt bei den erneuerbaren Energien und die voranschreitende Elektrifizierung von fossilen Sektoren vereinfacht die Umsetzung der Energiewende. Zweitens, erneuerbare Energien werden immer billiger. Sie sind schon heute meist die billigste Energieform. Der Wirkungsgrad von Solarmodulen hat stetig zugenommen. Damit wird definiert, wie viel Sonnenlicht in Strom umgewandelt werden kann. Die üblichen Solarzellen heute wandeln bereits etwa 20-22% des Sonnenlichts in elektrische Energie um. Neue Forschungsergebnisse, die in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurden, zeigen jedoch, dass künftige Solarzellen einen Wirkungsgrad von bis zu 34% erreichen könnten. Die neuen Spitzenzellen würden zunächst 60% der Sonnenenergie einfangen. Das bedeutet, dass weniger Panels benötigt werden, um die gleiche Energie zu erzeugen, was die Installationskosten und die für Solarparks benötigte Fläche reduziert, sowie mehr Profite für die Solarstromproduzenten verspricht. Forscher gehen davon aus, dass die Effizienz in Zukunft noch weiter gesteigert werden kann. Ein chinesisches Unternehmen hat zudem vor kurzem mitgeteilt, dass man das erste vollständige, aus recycelten Materialien bestehende Silizium-Solarmodul produziert habe. All das macht Solarenergie immer attraktiver, auch ökonomisch, während die Massenherstellung die Produktion billiger macht. Ähnliche technologische Schübe kann man auch bei der Windkraft sehen, wodurch die Steigerung der Nabenhöhe, bessere Rotoren und Materialien die Leistungsfähigkeit von Windrädern und damit die produzierbare Strommenge stark gesteigert werden konnte. Für das nächste Jahr erwartet man die Installation eines Windrades mit 13 bis 15 Megawatt Leistung. Noch 10 Jahre zuvor lag die Rekordmarke bei 4 Megawatt. Auch bei der Elektrifizierung von bisher fossil geprägten Sektoren wie dem Individualverkehr und dem Heizen gibt es Fortschritte. Im Jahr 2023 wurden weltweit fast 14 Millionen neue Elektroautos zugelassen, womit die Gesamtzahl der Elektroautos auf den Straßen auf 40 Millionen anstieg. Der Absatz von Elektroautos lag 2023 um 3,5 Millionen höher als 2022, was einen Anstieg von 35% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Und es ist mehr als 6-mal so viel wie 2018, nur 5 Jahre zuvor. Die Hälfte aller E-Autos fährt in China. Zwischen 2021 und 2022 nahm der Verkauf von Elektrofahrzeugen dort von 1,3 auf 6 Millionen zu, ein Drittel der weltweiten Verkäufe. Wenn in der EU und den USA nicht mit Zöllen gegen China und nachlassender Unterstützung für die Wende der E-Auto-Aufschwung abgewürgt worden wäre, sähen die Zahlen weltweit noch besser aus. Die Zukunft gehört dem E-Auto. Auch weil die ökonomischen Rahmenbedingungen immer besser werden. So zeigen Studien, dass heute schon die Hälfte aller vollelektronischen Autos innerhalb von 5 Jahren Betrieb billiger sind als vergleichbare Verbrennermodelle. Denn im Betrieb schlagen die Elektros die Benziner deutlich. Einige E-Automodelle brauchen zwar länger, um ihren Kostenvorteil auszuspielen, vor allem, weil Luxusausstattungen die Kaufpreise hochtreiben. Da aber die Anschaffungskosten von Elektroautos im Fallen begriffen sind, wird das bald Geschichte sein. Der Trend ist eindeutig, vor allem weil die E-Fahrzeugbatterien effizienter, leistungsfähiger, materialschonender und billiger werden. Bis 2026 geht man davon aus, dass der Preis um 50% fallen wird. Auch beim Beheizen von Räumen werden klimaneutrale Technologien zunehmend konkurrenzfähig, wenn sie nicht schon auf der Überholspur sind. Die aktuellen Modelle von Wärmepumpen sind zum Beispiel 3 bis 5 Mal energieeffizienter als Gaskessel. Das hat auch wirtschaftliche Auswirkungen. So stellt die IEA in der Studie The Future of Heat Pumps fest, der durchschnittliche Haushalt oder Betrieb, der eine Wärmepumpe einsetzt, gibt weniger für die Energie aus als derjenige, der einen Gaskessel verwendet. Diese Einsparungen gleichen die höheren Anschaffungskosten für Wärmepumpen in vielen Märkten aus, in einigen sogar ohne Subventionen. Der wirtschaftliche Nutzen von Wärmepumpen verbessert sich angesichts der heutigen Energiepreisspitzen. Die Einsparungen für Haushalte reichen von $300 pro Jahr in den Vereinigten Staaten bis zu $900 in Europa. Mit einer angemessenen Unterstützung für ärmere Haushalte zur Bewältigung der Verlaufkosten können Wärmepumpen die Energiearmut sinnvoll bekämpfen, wobei die Einsparungen bei den Energierechnungen in einkommensschwachen Haushalten zwischen 2 und 6% des Haushaltseinkommens liegen, nachdem sie sich von einem Erdgaskessel verabschiedet haben. In den letzten Jahren ist der Verkauf von Wärmepumpen weltweit daher auch stark angestiegen, auch wenn er im letzten Jahr leicht um 3% zurückging. Für die IEA ein Effekt der starken Inflation und wieder gesunkenen Gaspreise, die Verbraucher abhielten, in dieser Phase eine größere Investition zu tätigen und sich vom Gas zu verabschieden. Doch die Attraktivität von sauberer Wärmetechnologie für die Verbraucher könnte, wie die IEA betont, durch staatliche Unterstützung bei der Anschaffung erhöht werden. Da die Wärmepumpen im Betrieb, wie schon gesagt, kostengünstiger sind als fossile Wärmeversorgung, zahlt sich der Umstieg am Ende für die Haushalte aus, während es bereits für die Industrie verwendbare Wärmepumpen gibt. Vorreiter sind die skandinavischen Länder, die lange von Heizöl abhängig gewesen sind. Schweden, Norwegen und Finnland haben zwar das kälteste Klima in Europa, in allen drei Ländern gibt es aber inzwischen mehr als 40 Wärmepumpen pro 100 Haushalte, mehr als in jedem anderen Land der Welt, und die Ausbaukurve geht steil nach oben. Der Grund für diese Entwicklung: über unterschiedliche Regierungen hinweg wurde mittels Förderung, Regulierung und Verbot die Wende erfolgreich vollzogen. Die meisten Skandinavier müssen sich nun keine Sorgen mehr machen über die volatilen, immer wieder steigenden Gaspreise, die nur unzureichend durch den Einsatz von Steuergeldern ausgeglichen werden können. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Mit dem steigenden Wirkungsgrad von Solarmodulen und Windrädern ist der Strom billiger geworden, den sie erzeugen, und das ist natürlich auch ein gutes Signal für die voranschreitende klimaneutrale Elektrifizierung. So heißt es im World Energy Transition Outlook 2023 von der International Renewable Energy Agency, auch kurz IRENA: die Kosten für Strom aus erneuerbaren Energien sinken weltweit weiter. Und erneuerbare Energien sind heute in den meisten Regionen die günstigste Option zur Stromerzeugung. Im Jahr 2021 produzierten erneuerbare Energien mit einer Stromerzeugungskapazität in Höhe von 163 Gigawatt Strom, der weniger kostete als Strom, der aus der billigsten Quelle für neue fossile Kapazitäten entstammt. Diese 163 Gigawatt machten 73% der gesamten neuen Stromerzeugungskapazitäten bei den Erneuerbaren aus, die weltweit zugebaut wurden. Da die Kosten für erneuerbare Energien und Ökostrom in Zukunft weiter zurückgehen werden, schon allein aufgrund der technologischen Potenziale und der Masseneffekte bei steigender Produktion, ist die Trendwende nicht mehr aufzuhalten. Diese Wende hat eigentlich schon vor 10 Jahren begonnen und nimmt nun immer mehr an Fahrt auf. So war bis 2014 der Anteil von Erneuerbaren beim jährlichen Ausbau der Stromkapazitäten geringer als der aus fossilen Quellen. Seitdem hat sich das Verhältnis radikal umgekehrt. Letztes Jahr gingen 86% der Zunahme auf das Konto von Sonne, Wind und Wasserkraft. Die globale erneuerbare Stromkapazität stieg 2023 netto um die Rekordmenge von 473 Gigawatt auf 3870 Gigawatt. Das ist ein Sprung von rund 14% gegenüber 2022. Das, was in den letzten Jahren zu beobachten ist, könnte der Anfang einer exponentiellen Wachstumskurve der Beginn einer weltverändernden Explosion sein, erklärt der preisgekrönte US-Umweltjournalist Bill McKibben. So habe Bloomberg Anfang September prognostiziert, dass die weltweite Installation neuer Solarmodule in diesem Jahr 592 Gigawatt erreichen wird, 33% mehr als im Vorjahr. McKibben weiter: Der Punkt ist, dass wenn man das ein paar Jahre hintereinander macht, die Gesamtzahlen sehr schnell ansteigen. Wenn etwa das 1% ihres Strom liefert, sich auf 2% verdoppelt, bedeutet das nicht viel. Aber wenn etwas, das 10 oder 20% liefert, um ein Drittel ansteigt, ist das schon eine ganze Menge. Und im nächsten Jahr noch mehr. Der US-Bundesstaat Kalifornien zeigt, wie das exponentielle Wachstum gemäß S-Kurve funktioniert. So berichtet der Professor für Ingenieurwissenschaften von der Stanford University, Mark Jacobsen, Experte für Energiewendemodelle, dass im fast sechsmonatigen Zeitraum vom 7. März bis 4. September 2024 der Einsatz von fossilem Gas im Stromnetz in Kalifornien um 29% niedriger war als im Jahr 2023. Das bedeutet, dass Erdgas zur Stromerzeugung der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt innerhalb eines Jahres um fast ein Drittel zurückgegangen ist. Im Jahr 2023 lieferte fossiles Gas im gleichen Zeitabschnitt 23% mehr Strom ins Netz als Solarstrom. Im Jahr 2024 waren diese Zahlen fast genau umgekehrt. Eine vielleicht noch bedeutsamere, wenn auch weniger beachtete Energierevolution findet im globalen Süden statt. Solarmodule sind in den letzten Monaten derart billig geworden, dass sie jetzt in vielen Entwicklungsländern in großer Zahl auftauchen. Ohne darauf zu warten, dass die oft maroden Energieversorgungsunternehmen die Arbeit übernehmen, machen sich Unternehmen, Hausbesitzer daran, ihr Leben mit Strom zu versorgen, und zwar auf saubere Weise. So hatten zum Beispiel PakistanerInnen riesige Mengen sehr billiger chinesischer Solarmodule gekauft und sie selbst angebracht, eine Reaktion auf die explodierenden Strompreise der Energieanbieter im Zuge der fossilen Energiekrise nach Russlands Einmarsch in die Ukraine und den westlichen Sanktionen. Überall auf den Dächern tauchen dort nun neue Solarpaneele auf, wie Energieanalyst David Jones auf Google Maps zeigen kann. Die Technologieexperten Asim Assar und Nathan Warren betonen in einem Artikel, dass Pakistans dezentrales Solarsystem bis Ende dieses Jahres fast die Hälfte der Kapazitäten des gesamten pakistanischen Stromnetzes erreichen könnte. Das ist nicht nur Wachstum, sondern eine stille Revolution in der Energieerzeugung. Auch in Afrika bedecken in rasantem Tempo Solaranlagen die Dächer, oft unbeachtete von Statistiken. Der Grund für den Auftrieb: Sie liefern verlässlicheren Strom als die Elektrizitätswerke oder Dieselgeneratoren und sind deutlich billiger. Afrika werde förmlich von chinesischen Panels überflutet. Doch trotz der signifikanten Entwicklung beim Ausbau der erneuerbaren Energien und der Elektrifizierung fossilabhängiger Sektoren überall auf der Welt konnte bisher noch keine globale Trendwende bei den Treibhausgasen erwirkt werden. Der Grund dafür ist, die Energienachfrage nimmt weiter zu, wobei die fossile Brennstoffindustrie von einem Teil der Steigerung immer noch profitiert. Für eine effektive Energiewende müssen die Erneuerbaren aber nicht nur ausgebaut werden, sondern beginnen die Energieproduktion durch das Verbrennen von Kohle, Gas und Öl Schritt für Schritt zu ersetzen. Das ist bisher nicht gelungen, aber könnte bald geschehen. Die IEA erklärt im September, dass die weltweite Ölnachfrage aufgrund des steigenden Absatzes von Elektrofahrzeugen nachlässt. In China wird die Nachfrage nach Benzin in diesem oder im nächsten Jahr ihren Höhepunkt erreichen und dann stark zurückgehen. In Großbritannien, wo das Kohlezeitalter begann, wurde Ende dieses Monats das letzte Kohlekraftwerk geschlossen. Die Energieorganisation prognostiziert in ihrem jüngsten Bericht zudem, dass die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen bis zum Ende des Jahrzehnts ihren Höhepunkt erreichen wird. Der Peak scheint also in Sichtweite. Allerdings auch, das muss gesagt werden, das reicht nicht. Denn für die 1,5 bis 2 Grad Obergrenze dürfte die fossile Verbrennung bis 2030 nicht nur nicht weiter zu, sondern müsste stark um rund die Hälfte abnehmen. Es besteht also immer noch eine große Lücke zum Notwendigen, was bedeutet, dass deutlich mehr Anstrengung für eine effektive Energiewende benötigt wird, wie Irena im Outlook 2023 feststellt. In Zahlen: Der Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung müsste bis 2030, also in 6 Jahren, von derzeit 28 auf mindestens 68% erhöht, also fast verdreifacht werden, während mit dem Zuwachs ein beträchtlicher Teil der fossilen Stromproduktion ersetzt werden muss. Doch die Regierung, insbesondere die für die Klimakrise hauptverantwortlichen Industriestaaten, handeln nicht entsprechend. Ihre nationalen Minderungsversprechen würden, so Irena, im besten Fall die CO2-Emissionen um 6% bis 2030 und um 56% bis 2050 weltweit reduzieren. Das ist weit entfernt von den benötigten 50 bzw. 100% Minderungszielen. Es braucht also neben der stillen Revolution von Sonnen- und Windenergie weiter starken Druck auf die Regierung, ihren Kurs zu ändern. Heute werden laut Internationalen Währungsfonds IWF rund 7 Billionen Dollar, das sind 7.000 Milliarden Dollar, jedes Jahr für die fossile Energie an direkten und indirekten staatlichen Subventionen ausgegeben. Ein Rekordwert. Was die Energiemärkte und Preise verzerrt, Schäden und Kosten auf die Allgemeinheit ablade und Erneuerbare massiv benachteiligt. Eine Umverteilung dieser Gelder in saubere Energie wäre ein wichtiges, faires und gemeinwohlorientiertes Mittel, der Energiewende das notwendige Tempo zu geben. Wenn das nicht passiert, werden die Folgen von den Menschen überall auf der Welt, vor allem im globalen Süden und von den nachfolgenden Generationen getragen werden müssen. So kommt eine neue in Nature veröffentlichte Studie zu dem Ergebnis, dass selbst wenn die CO2-Emissionen ab heute drastisch gesenkt würden, die Weltwirtschaft aufgrund des Klimawandels bis 2050 bereits mit einem Einkommensrückgang von 19% rechnen muss. Allein für das Jahr 2050 werden Schäden von rund 38 Billionen US-Dollar. Wir stehen bei der globalen Energiewende also buchstäblich an einem Kipppunkt. Die Frage ist, in welche Richtung wir kippen wollen. Unser zweiter Artikel ist aus den Blättern für deutsche und internationale Politik und widerspricht den augenblicklichen gesellschaftlichen Mainstream zur Migration. Kein Aufschwung ohne Einwanderung. Nach den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg muss man eines feststellen. Die Übernahme von AfD-Positionen in Fragen von Migration und Zuwanderung führte mitnichten dazu, dass Wählerinnen und Wähler CDU, SPD, Grüne oder das BSW anstelle der AfD wählten. Wer geschlossene Grenzen und die Ausweisung von hier mitunter seit Jahrzehnten Lebenden wünscht und Migration als das größte Problem des Landes sieht, wählte das Original. Das Ergebnis? Nun verfügt die AfD in 2 der 3 Landtage über eine Sperrminorität und wird ihre Macht genüsslich gegen das parlamentarische System und die demokratische Verfasstheit ausspielen. infolge des Messerangriffs in Solingen, bei dem ein mutmaßlich vom IS indoktrinierter 26-jähriger Syrer 3 Menschen ermordete und zahlreiche weitere verletzte, erlebten wir den endgültigen Dammbruch im öffentlichen Diskurs wie im politischen Handeln zum Thema Migration. Mit Ausweisungen nach Afghanistan, Grenzkontrollen innerhalb Europas, deren Wirksamkeit die Polizei massiv infrage stellt, und Initiativen für eine schlechtere, grundgesetzwidrige Versorgung von Geflüchteten implementierten die demokratischen Parteien AfD-Forderungen. Das ist für die politische Debatte fatal, aber auch weit darüber hinaus, nämlich für die deutsche Wirtschaft. Aktuell beherrschen 5 falsche Behauptungen zur Zuwanderung den politischen Diskurs und das Handeln der Bundes- wie Landesregierungen. Sie werden katastrophale soziale, politische, rechtliche und wirtschaftliche Konsequenzen für Deutschland und Europa haben. Diese Entscheidungen dürften sich als das größte Versagen der Bundesregierung erweisen. Zuallererst: bessere Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus und Gewalt, insbesondere von Islamisten und ausländischen Straftätern, sind zweifelsohne richtig und notwendig. Die Verschiebung des öffentlichen Diskurses, der Migration als größtes Problem Deutschland darstellt und Geflüchteten und AusländerInnen pauschal mit Misstrauen begegnet, ist jedoch falsch und schädlich. Ein erster Schritt zur Versachlichung wäre es, mit den falschen Behauptungen über Zuwanderung aufzuräumen. Eine solche Behauptung ist, dass Zuwanderung in erster Linie ein Problem sei. Umfragen des European Council on Foreign Relations zufolge geben 35% der Deutschen an, Migration sei heute das größte Problem für Deutschland. Dies sind knapp 3-mal mehr als im Rest Europas, wo lediglich 12% der Befragten dies so sehen. Diese Wahrnehmung ist so erstaunlich, weil der heutige Wohlstand Deutschlands ohne hohe Zuwanderung gar nicht möglich gewesen wäre. Fast 30% der hier lebenden Menschen haben ausländische Wurzeln, sind also selbst zugewandert oder Kinder von Zugewanderten. Der künftige Wohlstand wird noch sehr viel stärker davon abhängen, ob die Bundesrepublik attraktiv für Zuwanderung ist und ob ausreichend Arbeitskräfte kommen wollen, denn Überalterung und Fachkräftemangel sind im gesamten Bundesgebiet ein Problem. Allerdings stehen wir insbesondere in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt vor riesigen demografischen Herausforderungen. Diese 3 Länder werden künftig am stärksten unter Geburtenrückgang und Bevölkerungsexodus leiden. Seit den jüngsten Wahlen häufen sich darüber hinaus Berichte, dass Menschen mit Migrationsgeschichte diese Regionen verlassen wollen. In den nächsten 10 Jahren werden im ganzen Bundesgebiet 5 Millionen Beschäftigte mehr in den Ruhestand gehen, als junge Menschen neu in den Arbeitsmarkt eintreten. Diese Lücke wird nicht allein durch eine stärkere Frauenerwerbstätigkeit oder die Mobilisierung von Arbeitslosen geschlossen werden können. In den kommenden 15 Jahren könnte ein erheblicher Teil, vor allem kleiner und mittlere Unternehmen in Deutschland, pleite gehen, weil sie schlichtweg keine Beschäftigten mehr finden können. Die 2. irreführende Behauptung ist, dass die falschen Menschen nach Deutschland kommen würden, weil es Personen seien, die eine andere Kultur und Religion haben oder die meist gering qualifiziert seien, die Wirtschaft aber deutlich mehr hochqualifizierte Fachkräfte benötige. Man müsse daher die sogenannten Pull-Faktoren schwächen, also soziale Leistungen kürzen, Bezahlkarten und harte Wohnsitzauflagen einführen oder Migranten erst später Zugang zur vollen Gesundheitsversorgung ermöglichen. Eine Studie für Dänemark zeigt, wie kontraproduktiv dieser Kurs sein kann. Denn gekürzte Leistungen erhöhen die Armut und erschweren die Integration. Und sie reduzieren die Zuwanderung von Menschen mit geringfügigen Qualifikationen nur geringfügig. Dagegen reduzieren sie die Migration von Menschen, die wir heute dringend benötigen, nämlich von qualifizierten Ingenieurinnen, Pflegekräften und IT-Programmierern. Denn diese Menschen haben vielfältige Optionen und werden weiterhin einen großen Bogen um Deutschland machen, wenn Migration eigentlich nicht gewünscht ist. Einige Lobbyorganisationen behaupten gar, ausländische Arbeitskräfte mit einem unterdurchschnittlichen Einkommen seien ein Verlust für Deutschland, weil diese schlichtweg zu wenig Steuern und Beiträge zu den Sozialversicherungen zahlten. Diese Behauptung ist falsch, weil ein Unternehmen und auch eine Wirtschaft als Ganzes nur im Team, im Zusammenspiel von Beschäftigten und wirtschaftlichen Akteuren funktionieren kann. Die Pandemie sollte uns allen bewusst gemacht haben, dass unser tägliches Leben ohne die systemrelevanten Beschäftigten in der Pflege, dem Gesundheitswesen, der Grundversorgung und den Supermärkten oder im öffentlichen Nahverkehr nicht funktionieren kann, also meist Beschäftigte, die unterdurchschnittlich verdienen. Hier wären also vor allem auskömmliche Löhne zu fordern. Zudem ist der Mangel an Arbeitskräften mit geringen und mittleren Qualifikationen bereits heute so riesig, dass die deutsche Wirtschaft sehr gut alle 3,2 Millionen der hier Schutzsuchenden in Arbeit bringen kann. Die dritte falsche Behauptung lautet, dass man sich primär auf die Steuerung der Migration statt auf die Integration von Migranten fokussieren sollte. Manche Politiker überbieten sich mit ihren Vorschlägen darüber, wie Abschiebungen im großen Stil stattfinden sollten oder wie man Menschen in Zukunft davon abhalten könnte, nach Deutschland zu kommen. Die Forderung mancher Politiker demokratischer Parteien nach einer konkreten Obergrenze von beispielsweise 200.000 Migrantinnen und Migranten pro Jahr ist perfide, weil sie den Fokus des Diskurses verschiebt. Eine solche konkrete Zahl ist unmöglich zu benennen und die Vorstellung, Deutschland könne Zuwanderung frei wählen und die Grenzen schnell und kategorisch schließen, wenn die Höchstzahl erreicht ist, ist schlicht absurd. Steuerung ist nur begrenzt möglich. Das haben der Krieg in Syrien wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit ihren Fluchtfolgen eindrücklich gezeigt. Bei den Forderungen nach mehr Abschiebung wird viel zu häufig die wesentlich wichtigere Frage ignoriert, wie die hier Schutzsuchenden schneller und besser in den Arbeitsmarkt und damit die Gesellschaft integriert werden können. Die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker sollten ihren Erfolg in der Migrationspolitik nicht daran messen, wie viele Menschen sie abschieben, sondern wie gut und schnell sie Schutzsuchende integrieren können. Hinzu kommt, gerade unter den ukrainischen Geflüchteten zeigt sich, wie wichtig eine klare Bleibeperspektive ist, um in Deutschland anzukommen und damit auch die Chancen auf einen Job deutlich zu erhöhen. Daher sollte die Bundesregierung dringend Reformen vornehmen und die Bleibeperspektive für alle Schutzsuchenden in Deutschland verbessern. Die vierte falsche Behauptung ist, die Integration von Geflüchteten sei eine Geschichte des Scheiterns und des Misserfolgs. Tatsächlich waren Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in den vergangenen 10 Jahren sehr viel erfolgreicher bei der Integration, als wir realistisch hätten erwarten können. Ein sehr viel höherer Anteil der Geflüchteten ist besser als angenommen und dauerhaft in Arbeit gekommen und hat die deutsche Sprache erlernt. Die OECD hat kürzlich Deutschland bei einigen Elementen wie der Sprachvermittlung explizit gelobt und unterstrichen, dass die Bundesrepublik dies besser mache als die meisten Nachbarländer. Ein anderes Beispiel: 86% der Männer, die zwischen 2014 und 2016 nach Deutschland flüchteten, sind heute in Arbeit. Von diesen Männern ist also ein höherer Anteil in Arbeit als unter den deutschen Männern. Natürlich gibt es auch Misserfolge. Doch die aktuell von FDP-Finanzminister Christian Lindner geplanten Kürzungen bei Integrationskursen und von Unterstützungsleistungen sowie die Erhöhung der Hürden sind hierbei kontraproduktiv. Sie werden die Misserfolge vervielfachen und die Integration erschweren und die Anzahl der Fachkräfte reduzieren und den deutschen Staat langfristig sehr viel mehr Geld kosten als die Finanzierung der Integrationsmaßnahmen. Wir verzeichnen schon heute 1,7 Millionen offene Stellen. Und wenn in den nächsten 10 Jahren 5 Millionen Menschen in den Ruhestand gehen, dann braucht es jährlich 500.000 neue Arbeitskräfte. Und diese wollen nicht allein kommen. Sie wollen ihre Kinder und Partnerinnen oder Partner mitbringen. Das wird eine gigantische Herausforderung sein. Will Deutschland sie meistern, muss es sich ändern und öffnen. Eine schnellere und bessere Anerkennung von Qualifikationen, weniger Bürokratie und regulatorische Hürden, bessere Unterstützung für Unternehmen und für Kommunen sowie deutlich mehr Bemühungen bei der Betreuung der Kinder sind nur einige Beispiele, wo die wirklichen Lösungen vieler Probleme liegen. Die fünfte falsche Behauptung ist, dass Menschen in Deutschland weniger Unterstützung erhalten, weil nun Geflüchtete bei uns sind. Dieses Nullsummdenken ist eine der Ursachen, wieso der Populismus und die oben genannten falschen Behauptungen zur Migration bei so vielen Menschen in Deutschland verfangen. Fakt ist jedoch, dass praktisch alle der genannten Probleme auch schon vor der höheren Zuwanderung von Geflüchteten existierten und dass es Deutschland auch nicht am Geld mangelt, um in Bildung, Infrastruktur oder Innovation zu investieren oder die Daseinsfürsorge für alle sicherzustellen. Im Weg steht diesen Investitionen zum einen das ideologische Festhalten an der schwarzen Null und zum anderen die Weigerung, hohe Vermögen angemessen dafür heranzuziehen. Dieses Nullsummdenken führt dazu, dass es Populisten gelingt, verletzliche Gruppen gegeneinander auszuspielen und Menschen mit wenig Einkommen und in strukturschwachen Regionen zu suggerieren, ihnen ginge es viel besser, wenn wir nur andere verletzliche Gruppen schlechter behandeln würden. In der Tat ist die AfD insbesondere in strukturschwachen Regionen stark, wo Schulen schließen und Firmen abwandern. Deswegen brauchen diese neue wirtschaftliche Impulse. Die Politiker der demokratischen Parteien müssen daher nicht nur ehrlicher kommunizieren, was die Politik wirklich leisten kann, sondern es muss auch wieder mehr in die öffentliche Infrastruktur vom Nahverkehr und Brücken über Kitas und Schulen bis hin zu Gesundheitseinrichtungen investiert werden. Doch davon kann keine Rede sein. Vielmehr vergrößern der aktuelle öffentliche Diskurs und die geplanten und bereits beschlossenen Verschärfungen gegenüber Zuwanderern und Geflüchteten die soziale Polarisierung. Sie erhöhen die politische Spaltung und werden AfD und BSW stärker und nicht schwächer machen. Weshalb demokratische Parteien wählen, wenn das Original sich letztlich durchsetzt. Es ist eine moralische Bankrotterklärung unserer Gesellschaft, Familien an der Grenze zurückzuweisen und in Lagern verwahren zu wollen. Wir laufen damit Gefahr, das individuelle Recht auf Asyl im Grundgesetz zu verletzen und mit der Genfer und der Europäischen Menschenrechtskonvention zu brechen. Es ist ein Schlag ins Gesicht für Europa und die europäischen Nachbarn, die Opfer des nationalen Alleingangs Deutschlands sind. Und die Grenzschließungen richten einen enormen wirtschaftlichen Schaden an, weil sie Menschen von ihrem Arbeitsplatz fernhalten und den Handel blockieren und weil sie ein fatales Signal an ausländische Fachkräfte senden, besser nicht nach Deutschland zu kommen. Der Diskurs über Migration in Deutschland ist so emotional geworden, dass einige sich nicht mehr trauen, dem falschen Narrativ der Feinde von Demokratie und Vielfalt die Stirn zu bieten. Unternehmen befürchten den Widerspruch ihrer Belegschaft und Kundschaft. In der Politik befürchten viele, dass noch mehr Wähler zur AfD laufen. Die Akzeptanz dieser falschen Behauptungen über Migration wird jedoch keines der Probleme lösen, sondern die Gesellschaft weiter polarisieren, die Demokratie aushöhlen, die AfD stärken und den wirtschaftlichen Wohlstand schmälern. Unser dritter Artikel ist aus der linken Bewegungszeitung Analyse und Kritik aus Hamburg. Wenn die Räder malen. Hamorion Sabitara wurde wegen Schleuserei angeklagt und kommt nun frei. Erst eine Ausnahme. Ruth Wilson Gilmer und zahlreiche andere abolitionistische DenkerInnen und AktivistInnen weisen auf die zentrale Rolle der Strafsysteme hin, die als unverzichtbares Instrument zur Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ordnung dienen. Ein integraler Bestandteil dieser Strafsysteme ist das sogenannte Organized Abandonment, das systematische Fallenlassen und Vernachlässigen von Menschen durch den Staat. Wenn Personen ihre Jobs verlieren, aus ihren Wohnungen vertrieben werden oder ohne Papiere an den Grenzen festsitzen, sind ihre Schicksale nicht voneinander isoliert, sondern durch eben jene Straf- und Ordnungssysteme verknüpft, die gezielt Handlungsoptionen der Betroffenen einschränken. Durchgesetzt, reguliert und verwaltet wird die organisierte Vernachlässigung durch die Institutionen der Strafsysteme, unter anderem Polizei, Gerichte und Knäste. Wie diese Institutionen ineinandergreifen und sich gegenseitig stützen, zeigt sich im Fall von Hamorion Sabitara. Am 25. August 2021 wurde der aus dem Iran geflohene Migrant von der griechischen Polizei festgenommen, nachdem er mit einem Auto die türkisch-griechische Grenze überquert hatte. In einem nur zweistündigen Prozess wurde er am 26. September 2022 wegen angeblichem Menschenschmuggel zu 18 Jahren Haft verurteilt. Seitdem ist der 36-jährige Sabitara im griechischen Gefängnis von Trikala inhaftiert. Für seine Freilassung gründeten Angehörige, darunter seine Tochter Matab Sabitara, die Kampagne Free Hamorion, die Hamorion Sabitara unter anderem in seinem Berufungsverfahren unterstützte. Dieses endete am 24. September mit einer Herabsetzung der Strafe auf 7 Jahre und 4 Monate. Das Gericht erkannte ausdrücklich an, dass Sabitara nicht aus Gewinnabsichten gehandelt hat. Die Maßnahme zur Bekämpfung sogenannten Menschenschmuggels, von denen Hamorion betroffen ist, sind Teile einer umfassenderen europäischen Antimigrationspolitik. Eingebettet ist die zunehmende Abschottung Europas in eine Scheindebatte um Sicherheit. Die Sicherheit der eigenen Bevölkerung soll einerseits durch Abschiebung, Duldung und Kriminalisierung von MigrantInnen und andererseits durch massive Investitionen in Grenzschutzmaßnahmen wie Frontex hergestellt werden. Ziel einer solchen Scheinsicherheitsdebatte ist es, systematisches Versagen auf die individuelle Ebene zu verlagern und damit die Aufrechterhaltung des bestehenden Systems durch eine neu definierte Bedeutung von Sicherheit zu rechtfertigen. Eine Sicherheit, die nicht durch die Bereitstellung grundlegender Bedürfnisse wie Wohnraum, Zugang zu Nahrung und sauberem Wasser, Zugang zum öffentlichen Leben, Bildung und Gesundheitsversorgung geschaffen wird, sondern durch mehr Polizei und verstärkte Sicherheitskontrollen. Schmugglerin ist, wer von der Polizei als Fahrerin des Autos identifiziert wird, in dem Illegalisierte angehalten werden. Zeuginnen werden die Menschen im Fahrzeug oder die im Einsatz beteiligten PolizistInnen. So war es auch im Fall von Humayun Sabitara. Die Anklage gegen ihn basiert auf zwei Zeuginnenaussagen, die eines Polizisten und die einer Person aus Sabitaras Auto, die bei der Festnahme ohne Dolmetscher vernommen wurde. Dieses Vorgehen ist kein Einzelfall, so der Strafverteidiger von Humayun Sabitara, Harris Ladis. Die PolizistInnen versuchen nicht, die Zeuginnenaussagen ins Kreuzverhör zu nehmen oder zu überprüfen. Um zu viel Ärger zu vermeiden, nehmen sie in der Regel nur die Aussage einer Passagierin auf, der die sagt, er hat das Auto gefahren, als wir angekommen sind. Das reicht aus, um jemanden zu verhaften und die Person dann dem Ermittlungsrichter zu überstellen. Wer sich keine AnwältInnen organisieren kann, hat im Gerichtssaal keine Chance, vor allem wenn es um hohe Strafen wie Menschenhandel geht, wie im Fall von Sabitara. Allein seine Anwaltskosten belaufen sich auf über 15.000 Euro. Wer arm ist, bleibt länger im Gefängnis. Die häufigsten Fragen in Verfahren drehen sich um seine finanzielle Situation im Iran. Was hat er gearbeitet? Wie viel hat er verdient? Dieselben Fragen werden auch seiner Tochter Mahtab gestellt. Hat er Geld aus seinem Lohn nach Deutschland geschickt? Wie finanziert Mahtab ihr Leben in Deutschland? Wie hat ihr Vater die Überfahrt bezahlt? Wie viel Geld hat sie ihm geschickt? Hatte er finanzielle Probleme? Hatte er ein Auto, eine Erbschaft, ein Haus? Was ist mit dem Haus? Hat er seinen Besitz oder den Erlös aus dem Verkauf seines Geschäfts hinterlassen? Was hat Mahtab studiert? Was hat sie gearbeitet? Angeklagte müssen in ihrer Verteidigung immer wieder betonen, dass sie nicht arm oder ungebildet sind. So war es auch bei Humayun und Mahtab. Im Gerichtssaal mussten sie wiederholt über ihre Karriere und akademischen Erfolge sprechen, um den Richter davon zu überzeugen, dass Sabitaras Inhaftierung ungerechtfertigt ist. Eine Recherche von Borderline Europe zeigt, dass Gerichtsverfahren gegen sogenannte SchleuserInnen im Durchschnitt nur 37 Minuten dauern, in Fällen mit PflichtverteidigerInnen sogar nur 17 Minuten. Das kürzeste von Borderline Europe dokumentierte Verfahren dauerte lediglich 6 Minuten. Diese kurzen Verfahren sind oft rechtswidrig und basieren meist auf unzureichenden und fragwürdigen Beweisen, wie etwa der Aussage einer einzigen Polizei- oder Küstenwache-Beamtin. In 68% der dokumentierten Fälle erschienen die Beamtin, deren Aussagen die Grundlage der Anklage bildeten, nicht einmal vor Gericht. Dabei wird in diesen minutenlangen Prozessen hart über menschliche Schicksale entschieden. Im Durchschnitt werden MenschenschmugglerInnen zu 46 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 332.209 Euro verurteilt. Der Fall von Humayun Sabitara zeigt auch, dass Gefangene immer auf die Hilfe von außerhalb des Gefängnisses angewiesen sind. Sie brauchen jemand, der sich um die Gesundheit und Versorgung kümmert, die benötigten Medikamente besorgt und sich beim Gefängnis meldet, wenn man krank ist, oder jemand, der den Gerichtsprozess vorantreibt, einen Anwalt organisiert, einen zu Gerichtstermin begleitet, Geld schickt und sich dafür einsetzt, dass man freikommt. Für all jene, die niemanden bei der Besuchsstunde haben, wird das Gefängnis zu einer noch größeren Hölle, meist mit einer Pflichtverteidigerin vor Gericht, ohne angemessene Dolmetschung und allein gegen ein System, das einen von Beginn an kriminalisiert. We'll be right back. Unser letzter Artikel ist von Netzpolitik.org, dem Medium für digitale Freiheit von letzter Woche, genauer dem 8. November. Lehren aus dem US-Wahlkampf. Soziale Medien gehören nicht in die Hand von Milliardären und Konzernen. Bei der Suche nach Ursachen für Donald Trumps Wahlerfolg landet man schnell bei Elon Musk und seiner rechten Propagandamaschine namens X. Doch das Problem ist größer. Die Plattformen haben den Kampf gegen Hass und Desinformation praktisch aufgegeben. Das gefährdet auch Wahlen in Deutschland. Ein Kommentar. Was für eine Woche. Während in Berlin die Ampelkoalition zerbricht, wird Donald Trump US-Präsident. Schon wieder. Trotz der Skandale und Gerichtsverfahren, trotz der Debatte um Schwangerschaftsabbrüche und seinen Plänen für einen faschistischen Umbau des Landes. Zu Recht wird jetzt viel über die Rolle von Elon Musk und seiner Plattform X gesprochen. Der reichste Mensch der Welt hat Twitter vor gut 2 Jahren gekauft und seitdem zu einer wahren Propagandamaschine für Donald Trump und die politische Rechte ausgebaut. Gleich zu Musks ersten Maßnahmen gehörte es damals, einen Großteil der Teams rauszuschmeißen, die bei Twitter für Inhaltemoderation, Sicherheit und Fact-Checking zuständig waren. In einer Art Generalamnesie hat er all die Accounts zurückgeholt, die wegen Regelverstößen gesperrt worden waren, darunter auch Donald Trump. Und politische Werbung, die Twitter 2019 aufgrund des großen Manipulationspotenzials verboten hatte, hat Musk wieder erlaubt. So profitiert er gleich doppelt von Desinformationen auf seiner Plattform. Inzwischen bevorzugen die aufmerksamkeitslenkenden Algorithmen von X zudem ganz offensichtlich Akteure aus dem rechten politischen Spektrum. Eine Datenanalyse der Washington Post hat gerade gezeigt, dass PolitikerInnen der Demokratischen Partei auf der Plattform kaum noch viral gehen können. Hinzu kommt, dass manche Teile der Liberalen und der politischen Linken X verlassen haben. So ist die Plattform inzwischen geradezu ein Paradies für die extreme Rechte, die dort unwidersprochen mobilisieren und Lügen verbreiten kann. Dank der neuen Monetarisierungsfunktion von X ist das für manche sogar ein einträgliches Geschäft. Ein Spiel, das auch Elon Musk selbst auf seinem Account mit mehr als 200 Millionen FollowerInnen betreibt. Regelmäßig jubelte er dort im Wahlkampf Trump zu, verschaffte diesem mit einem Gefälligkeitsinterview enorme Reichweite und verbreitete Falschinformationen, etwa zur angeblichen Unzuverlässigkeit von Briefwahl. Auch in der von ihm ins Leben gerufenen Election Integrity Community of X florierten unbelegte Behauptungen über die Wahl. Erst vor wenigen Wochen hat auch der plattformeigene Chatbot Grok falsche Informationen über die Präsidentschaftskandidatur von Kamala Harris ausgespuckt und behauptet, sie dürfe gar nicht in allen US-Staaten antreten. Donald Trump und seine UnterstützerInnen haben einen Wahlkampf mit allen Mitteln geführt. Sie haben ihre politischen GegnerInnen mit Hass und Häme überzogen, mit misogynen und rassistischen Negativkampagnen der übelsten Sorte. Seit der Präsidentschaftswahl 2020 haben sie konstant Zweifel an der Integrität der Wahlen gesät und mit einer Eskalation der Gewalt gedroht. Bei all dem arbeiteten sie mit dreisten Lügen und gezielter Desinformation. Für diese Art des Wahlkampfs war allerdings nicht nur X ein perfekter Nährboden, sondern die sozialen Medien insgesamt. Allein in den letzten Wahlkampfmonaten sind einer Analyse zufolge in den USA mehr als 600 Millionen Dollar für zielgerichtete politische Werbeanzeigen auf YouTube und den Meta-Plattformen ausgegeben worden. Derweil haben die Unternehmen den Kampf für die Integrität der Wahlen teilweise praktisch aufgegeben und ihre in den Vorjahren ergriffenen Maßnahmen deutlich zurückgeschraubt. YouTube etwa hat vor einiger Zeit entschieden, keine unbelegten Behauptungen zur angeblich gefälschten Wahl 2020 mehr zu löschen. Seitdem gedeihen auf der Videoplattform Verschwörungsmythen, Halbwahrheiten und Lügen rund um die Integrität von Wahlen. Die Nichtregierungsorganisation Media Matters und die New York Times haben im Sommer 2024 allein von 30 großen rechten Accounts wie dem des Moderators Tucker Carlson oder dem des Trump-Vertrauten Rudy Giuliani 286 Videos mit Desinformationen zur Wahl gefunden. Zusammen kamen die Videos auf mehr als 47 Millionen Aufrufe. Die Nichtregierungsorganisation Global Witness konnte in einem Test zeigen, dass TikTok die Hälfte aller Anzeigen mit unwahren Behauptungen zur Wahl durchgewunken hat. So etwa Werbung, die behauptete, man könne neuerdings online wählen und habe dafür am Wahltag bis Mitternacht Zeit. TikTok hatte daran nichts auszusetzen und das, obwohl Werbeanzeigen mit politischen Inhalten auf der Plattform eigentlich komplett verboten sind. Dass das Unternehmen diese Regeln kaum durchsetzen kann, zeigten allerdings im Vorjahr bereits Untersuchungen aus Deutschland. Auf Facebook und Instagram wiederum hat die von Elon Musk mitfinanzierte Pro-Trump-Organisation Building America's Future hunderte Werbeanzeigen geschaltet, die sich als Pro-Harris-Werbung ausgaben. Mit absurd übersteigerten, vermeintlichen Wahlversprechen der Demokratin sollten die Fake-Anzeigen demokratische WählerInnen verschrecken und RepublikanerInnen mobilisieren. Unter anderem versprachen die Werbeanzeigen, dass Kamala Harris mehr illegale MigrantInnen ins Land holen und sie mit kostenloser Krankenversicherung versorgen wollte. Meta hat dafür laut Werbebibliothek etwa 1 Million Euro kassiert und die Fake-Anzeigen trotz kritischer Berichterstattung nicht gelöscht. Gleiches gilt für Fake-Harris-Werbeanzeigen zum Reizthema Nahostkonflikt, mit denen Building America's Future muslimische und jüdische WählerInnen demobilisieren wollte. Wie groß der Anteil der Online-Kampagnen an Trumps Sieg ist, lässt sich nicht messen. Es gibt viele andere Faktoren. Dass Kamala Harris eine Frau ist, noch dazu eine Woman of Color, ist für Teile der USA offenkundig ein Problem. Bei Männern hat die Kandidatin deutlich schlechter abgeschnitten als Trump und auch als Joe Biden 4 Jahre zuvor. Auch ihr bis zuletzt etwas unklares Verhältnis zur Politik des erfolgreichen, aber zuletzt wenig beliebten Biden dürfte ihr geschadet haben. Hinzu kommt, dass die Regeln für Wahlkämpfe in den USA zuletzt noch weiter aufgeweicht wurden. Das hat den Einfluss der ohnehin schon mächtigen Super-PACs drastisch erhöht, also der finanzkräftigen Unterstützungsorganisation, mit denen Konzerne und Reiche sich für KandidatInnen und Anliegen einsetzen. Schon 2010 hat die Wahlkommission finanzielle Limits für diese Unterstützung gekappt. In diesem Jahr hat sie den Weg für eine engere Zusammenarbeit und auch einen Datenaustausch zwischen Parteien und Super-PACs geebnet. Das hat es nicht nur Elon Musk ermöglicht, mit dem von ihm gegründeten America PAC massiv in den Wahlkampf einzugreifen. Millionen Geschenke zur Mobilisierung republikanischer WählerInnen im umkämpften Bundesstaaten waren dabei nur die Spitze des Eisberges. Mindestens genauso wichtig dürfte es gewesen sein, dass Musk-Organisation zusammen mit anderen Super-PACs den Haustürwahlkampf der Republikanischen Partei übernommen hat. Allein über den America PAC hat Musk knapp 120 Millionen Dollar in den Wahlkampf von Donald Trump gepumpt. Es wäre allerdings naiv zu glauben, dass das digitale Dauerfeuer aus Hass und Lügen in dem aufgeheizten politischen Klima nicht einen wichtigen Teil zu Trumps Wiederwahl beigetragen hat. Nur, was machen wir jetzt mit der Erkenntnis, dass die Plattformen dem offenbar nicht mehr viel entgegenzusetzen haben? Nach dem Bruch der Ampelkoalition stehen auch in Deutschland Wahlen an. Und auch in Deutschland könnte der Wahlkampf dreckig werden. Während die extreme Rechte politisch so stark ist wie nie seit 1945, liebäugeln auch demokratische PolitikerInnen wie Friedrich Merz, Markus Söder und Sarah Wagenknecht mehr als nur ein bisschen mit dem Populismus. Der US-Wahlkampf hat uns einmal mehr vor Augen geführt, wie dramatisch es um digitale Öffentlichkeit steht. Es ist und bleibt einfach eine schlechte Idee, die Foren, in denen unser politischer Diskurs stattfindet, der Willkür von Milliardären und Konzernen zu überlassen. Wenn sie vor die Wahl gestellt werden zwischen ihrem Profit und der Sicherheit von Menschen und Demokratien, dann entscheiden sie sich für das Geld. Nichts macht das deutlicher als die jüngste Sperrung von 100x Accounts türkischer JournalistInnen und Medienorganisationen auf Wunsch der türkischen Regierung. Elon Musk beschreibt sich selbst gern als Absolutisten der Redefreiheit. Doch vor einem Despoten wie Erdogan knickt er nicht zum ersten Mal ein. Sein Kampf für Redefreiheit gilt nur für die, die seiner Meinung oder ihm nützlich sind. Dass der deutsche Vizekanzler Robert Habeck ausgerechnet jetzt zu X und Instagram zurückkehrt, ist deshalb ein fatales Zeichen. Er wolle den Diskurs dort nicht den Schreihälsen und Populisten überlassen, schreibt der grüne Kanzlerkandidat in Spee. Dabei übersieht er, dass es genau die sind, die vom überwachungskapitalistischen Geschäftsmodell der Plattform mit noch mehr Reichweite belohnt werden, weil sie ihnen Werbeeinnahmen bringen. Wir brauchen soziale Medien, die nicht auf Profit ausgerichtet sind, sondern auf das Wohl von Menschen und Demokratie. Es gibt Alternativen, die genau das versuchen, doch auf Blue Sky oder Mastodon ist Robert Habeck nicht zu finden. Dabei wäre spätestens jetzt der Zeitpunkt, das Spiel der Tech-Barone nicht mehr mitzuspielen. Vergesellschaftung kann ein Weg sein, die Macht von Big Tech zu brechen. Doch der ist lang. Auch der Aufbau von nicht kommerziellen Alternativen wie dem Fediversum braucht Zeit und mehr staatliche Unterstützung, als er jetzt erhält. Für die nächste Bundestagswahl kommt beides zu spät, egal ob es im Januar oder im März stattfindet. Immerhin hat die EU in den vergangenen Jahren einige Vorkehrungen getroffen, um Plattformen zur Verantwortung zu ziehen. Der Digital Service Act verpflichtet Online-Dienste zur Risikoprüfung und gibt Aufsichtsbehörden Mittel zur Durchsetzung von Regeln an die Hand. Die Verordnung über das Targeting politischer Online-Werbung soll für mehr Transparenz sorgen. Doch das ist womöglich nur ein schwacher Trost. Beide Gesetze müssen sich in der Praxis noch bewähren und haben es versäumt, das Problem an der Wurzel zu packen, nämlich beim Geschäftsmodell der Plattformen. Es wird deshalb einmal mehr auf guten Journalismus, auf engagierte Forschung und die Zivilgesellschaft ankommen. Insbesondere die Medien müssen dafür Vertrauen zurückgewinnen, mit einer neuen Fehlerkultur und mehr Transparenz über die eigene Arbeit. Dass Bundesländer in so einer Situation ernsthaft darüber nachdenken, die Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Netz zu beschränken, ist verantwortungslos. Wir brauchen eine Stärkung vertrauenswürdiger Informationsangebote im Netz. Und wir brauchen die Öffentlich-Rechtlichen, um Alternativen zu den großen Plattformen aufzubauen. Das war der linke Medienspiegel im November 2024. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org und tschüss.